ein Blick zurück und mir wird klar, es zählt nur eins. Wir werden immer Freunde sein, nur du und ich. Ich würde alles tun für dich. Wir haben schon so viel erlebt. Es ist fast so, als wären wir immer schon zusammen, Hand in Hand, durch dick und dünn. Die Freundschaft mit dir werde ich nie vergessen. Es ist so weit, die Zeit wird Wunden heilen. Wie war mir klar, dass du und ich eines Tages auseinandergehen. Ich fand durch dich die Kraft in mir. Du gabst mir Mut.